sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Oktober beginnen wir mit einem längeren Artikel zur Situation in der Ukraine, kommen anschließend zu der Frage, wie der Kampf gegen Faschismus mit dem Erhalt der biologischen Artenvielfalt zusammenhängt. Anschließend folgen drei kürzere Artikel, erstens zum Streikrecht bzw. dem Herbst der Grausamkeiten, zweitens zu französisch-deutschen Verhältnissen und drittens zur digitalen Souveränität. Zur absolut menschenverachtenden weiteren Aushöhlung des Asylrechts auf EU- und Bundesebene haben wir diesmal nichts dabei. Dazu gibt es ja leider genug in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber wir kommen zum Krieg in der Ukraine und der Situation dort gleich. Unser erster Artikel ist aus der aktuellen Analyse und Kritik der Zeitung für linke Debatte und Praxis aus Hamburg. Genauso wie zwei weitere Artikel. Also ihr seht bzw. hört, dass die aktuelle AK vom 16. September uns sehr gefallen hat. Zu unserem ersten Artikel aus der Ukraine, aus der AK-Rubrik Bewegung, den wir in 6 kurze Abschnitte unterteilt haben. Den Anfang, den Abschnitt, die Kohle wird knapp, dann kaum Hoffnung auf Trump, danach, das ist Kidnapping, absolut illegal, und dann noch bereit für jedes Szenario und zuletzt, was kommt nach dem Krieg. Aber jetzt zum Beginn des Artikels. I am okay. I am strong. I am weak. I am well. Das Leben geht weiter, wie Menschen in Kiew, Kamjansko und Kriviri auf den Krieg in der Ukraine und die Aussichten für Frieden blicken. Juri Samoilov hat eine Theorie. Er fasst sie mit einem Sprichwort zusammen. Wenn du auf die Festungsmauern willst, brauchst du einen Eskalator. Das ist das russische Wort für Rolltreppe. Samoilov meint natürlich keine echte Festung und auch nicht wirklich eine Rolltreppe. Er erklärt, du musst wissen, wie du deinen Kampf eskalieren kannst. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Du musst immer eins drauflegen können. So gewinnt man einen Streik. Samoilov, kurze weiße Haare, armeegrüne Hose, Shirt und Kappe, orange getönte Sonnenbrille, sitzt in seinem Gartenhäuschen in Kriviri und nippt an kommunistischem Tee aus China, wie er sagt. Mit Streiks kennt sich der 68-Jährige aus. Er ist Mitbegründer der unabhängigen Gewerkschaft der Bergarbeiter, NPGU, die in der Industriestadt im Südosten der Ukraine etwa 2400 Mitglieder hatte, vor dem Krieg. Die 600.000 EinwohnerInnenstadt Kriviri gehört nicht zu den Orten, die es oft in die internationalen Nachrichten schaffen. Dort bestimmten zuletzt die Verhandlungsrunden in Moskau, Alaska, Washington die Schlagzeilen über die Ukraine und die Frage, kann es Frieden geben und zu welchem Preis? Doch der Versuch des mächtigsten Mannes der Welt, einen Deal mit jenem Herrscher auszuhandeln, der den Krieg begonnen hat, scheint ein grandioser Misserfolg zu sein. Wie beurteilen Menschen in der Ukraine nach 3,5 Jahren Angriffskrieg die Chancen auf Frieden? Wie hat sich die Lage der Lohnabhängigen verändert? Und was ist mit Streiks und Protesten gegen die Regierung? Kriviri mit seinen feinen, rötlichem Staub bedeckten ArbeiterInnensiedlungen war seit der Erschließung der umfangreichen Eisenerzvorkommen Ende des 19. Jahrhunderts Wiege und Brennpunkt der ukrainischen ArbeiterInnenbewegung. In der Sowjetunion war die Stadt, die sich entlang zahlreicher Gruben über 60 Kilometer erstreckt, ein Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie. Kriviri oder Krivoj Rog, wie die Stadt auf Russisch heißt und von fast allen BewohnerInnen genannt wird, galt als eisernes Herz der Nation. Arbeitskämpfe gab es hier schon immer, auch zu Sowjetzeiten. Und die letzten 40 Jahre war Juri Samoilov mittendrin. Er hat die Umbruchszeit der 1990er erlebt, als die Stadt von Banden heimgesucht wurde und die Direktoren der großen Minen bisweilen Schlägertrupps anheuerten, um die Moral der Streikenden zu brechen. Gleichzeitig gingen die Manager in jenen Jahren eine Art Überlebenspakt mit den ArbeiterInnen ein, um ihre Industrien zu retten und ihre Macht zu bewahren. Keine eilige Privatisierung, nur wenige Entlassungen, zusammen gegen die Regierung in Kiew. Auch diese Zeit war begleitet von Arbeitskämpfen. Und heute? Heute sind unsere Mitglieder bei der Armee, sagt Saimorlov, entweder freiwillig gegangen oder eingezogen worden. Die meisten gleich zu Kriegsbeginn, mehrere hundert sind gefallen. Mehr als die Hälfte der MinenarbeiterInnen und 90% der aktiven BergbaugewerkschafterInnen seien nun Frauen. Nach Beginn des russischen Angriffs hätten die GewerkschafterInnen vor allem Spenden gesammelt für die Mitglieder an der Front. Für Ausrüstung, winterfeste Kleidung, Zelte. An allem herrscht Mangel in der Armee. Wir hatten anfangs viel Hilfe von Gewerkschaften aus dem Ausland, aber sie haben ihre Position verändert. Von Unterstützung der Ukraine zu Beginn des Krieges zu irgendetwas Unverständlichem. Ehrlich gesagt fällt es mir heute schwer, die Position der linken Parteien und Gewerkschaften in Europa von denen der Rechten zu unterscheiden. Wir kommen zum nächsten Teil des Artikels aus der Analyse und Kritik zur aktuellen Situation in der Ukraine. Die Kohle wird knapp. Marina Mikhailova hat eben die Ladentür des schmucklosen, schwarz gestrichenen Gebäudes an der Sichestlavska Straße aufgeschlossen und wuchtet nun die Rollläden hoch. Während draußen die Sonne brennt, ist es drinnen angenehm kühl und dunkel. An den Wänden hängen Kinderzeichnungen, die Soldaten mit Katzen zeigen oder auch Katzen oder nur Soldaten. Außerdem Lerntafeln für Englisch. I'm okay, I'm strong, I'm funny, I'm weak, I am well. Die gut gelaunte Mitdreißigerin ist eine der Vorsitzenden der linken Organisation Sozialneruk, soziale Bewegung in Kryvyi Rih. Willkommen in unserem Büro. Hier machen wir Veranstaltungen, Englischkurse, Erste-Hilfe-Trainings, Telefonberatung für Soldaten bei rechtlichen Problemen und so weiter. Wir haben viele Veranstaltungen zu Umweltschutz, weil es wegen der Zerstörung des Kakhovka-Damms durch Russland vor 2 Jahren große Probleme mit sauberem Wasser in unserer Stadt gab. Etwa 40 Mitglieder habe die Organisation in Kryvyi Rih, erklärt Mikhailova. Irgendwann wollen wir eine Partei werden, aber unsere Verfassung erlaubt keine Wahlen in Kriegszeiten. Also konzentrieren wir uns auf praktische Dinge. Die Front ist nur 70 Kilometer von hier. Unsere Stadt hat große wirtschaftliche Probleme durch den Krieg. Viele Leute sind froh, wenn sie mal ein paar Stunden einen Englischkurs besuchen können. Die schwierige wirtschaftliche Lage setzt auch den ArbeiterInnen im Bergbau zu. Das Eisenerz aus Kryvyi Rih kann kaum mehr profitabel gefördert werden, weil das hierfür benötigte Koks aus Pokrowsk, einer Frontstadt in Donetsk, nicht mehr abtransportiert werden kann. Die meisten Fördergebiete im Donbass, in denen Samoylovs Gewerkschaft früher sehr aktiv war, sind nun von Russland besetzt. Die Gewerkschaft dort ist zerschlagen, mehrere Führungsfiguren ermordet. Wegen der kriselnden Wirtschaft in Europa ist die Nachfrage nach Eisen und Stahl eingebrochen. Die massiven Schäden an der Energieinfrastruktur führen zudem dazu, dass energieintensive Unternehmen die Produktion drosseln müssen. Das betrifft auch den mit 25.000 Beschäftigten größten Arbeitgeber von Kryvyi Rih, ArcelorMittal. Der Luxemburger Konzern wolle ganze Unternehmensteile schließen, berichtet Saimorlov. Viele Beschäftigte seien auf Kurzarbeit bzw. im unbezahlten Urlaub. Oder sie haben, wie bei Krivbaschalisrudkom, einer anderen großen Mine, ihre Löhne schon seit Monaten nicht erhalten und müssen sich nur mit Zweit- oder Drittjobs über Wasser halten. Uber fahren, Essen ausliefern, die ökonomische Lage der Stadt sei erdrückend, so Saimorlov. Im Moment könne man wenig gegen solche Zustände tun, erklärt ein paar Tage zuvor in Kiew Oleksandra Skiba von der Freien Gewerkschaft der Eisenbahner der Ukraine, ebenfalls aktiv bei der sozialen Ruck. Wir treffen Skiba im neuen Büro der Organisation im Trendbezirk Podil. Eine deutliche Verbesserung gegenüber dem alten, gut versteckten Versammlungsraum mit Yuzi-Flair. Ermöglicht wurde der Umzug wie auch die Eröffnung des Büros in Kryvyi Rih durch Spenden der dänischen Red Green Allianz, mit der Sozialneruk eng zusammenarbeitet. Skyber ist überzeugt, dass gewerkschaftliche Arbeit auf absehbare Zeit schwierig bleiben wird. Viele ArbeiterInnen seien aktuell vor allem daran interessiert, ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Die Löhne stagnierten, die Gewerkschaften aller Branchen, sagt Sküber, verlören Mitglieder. Und die Regierung hat die Gangart ihnen gegenüber verschärft. Erst vor wenigen Wochen beschlagnahmte sie das noch aus dem sowjetischen Erbe stammende große Gewerkschaftshaus des eigentlich zahmen Dachverbandes FPU im Zentrum Kiews, direkt am Maidan. Das größte Problem ist laut Sküber aber, dass die Rekrutierung in die Armee vor allem über die Arbeitsplätze geschieht. Unternehmen müssten Listen ihrer MitarbeiterInnen an die Rekrutierungsstellen übermitteln und erhalten von dort Einberufungsbescheide. Große Unternehmen haben unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, bis zu 50% ihrer Belegschaft von der Rekrutierung freizustellen, ebenfalls mit namentlichen Listen. Wer den Mund aufmacht, dessen Freistellung werde zurückgenommen. Zu Skiba. Früher waren Bergbau und Eisenbahn die streikfreudigsten Sektoren unserer Wirtschaft. Aber im Moment ist Arbeiterprotest nicht vorstellbar. Kaum Hoffnung im Tram. Dass die Bereitschaft für Protest und radikale Forderungen klein ist in einer Gesellschaft im Krieg, in der die ökonomische Lage immer prekärer wird, Männer über 25 die Einberufung fürchten und viele Menschen zermürbt und müde sind, mag auf den ersten Blick nicht überraschend erscheinen. Als es im Sommer in Kiew und anderen Städten dann doch zu Straßenprotesten kam gegen die Verabschiedung eines Gesetzes, das die unabhängigen Antikorruptionsbehörden an die Leine legen sollte, dürfte die Regierung Selenskyj das aufmerksam verfolgt haben. Denn im vierten Kriegsjahr steht die Ukraine vor wachsenden Schwierigkeiten. Die russische Armee setzt ihre Vorteile bei Material und Soldaten zunehmend in Geländegewinne um, wenn auch noch fernab größerer Städte. Die Militärhilfe aus den USA wackelt. Der Druck auf die Regierung in Kiew, schmerzhafte Zugeständnisse zu machen, wächst. Wenn Menschen in der Ukraine nicht bereit für radikale Politik sind, wozu wären sie bereit, um den Krieg zu beenden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Direktor des Kiewer Meinungsforschungsinstituts KIIS, Anton Hruschewski. Ich weiß, dass im Westen Umfragen kursieren wie die von Gallup mit dem Titel »Die Unterstützung für den Krieg kollabiert«, aber das ist eine manipulative Zusammenfassung der Ergebnisse. In der im Juli durchgeführten Umfrage hatten sich 69% der Befragten für ein baldiges Kriegsende durch Verhandlungen ausgesprochen, nur 24% dafür, bis zum Sieg weiterzukämpfen. Vor 3 Jahren war das Verhältnis etwa umgekehrt gewesen. Es treffe ja zu, dass eine große Mehrheit der UkrainerInnen für Verhandlungen sei, erklärt Hruschewski. Aber zugleich glaube kaum jemand, dass solche Verhandlungen zu einem akzeptablen Ergebnis führen würden. Erst wenn man nach Szenarien für ein Kriegsende frage, kommt man der Realität näher. Wenn man fragt, Frieden unter Aufgabe der 4 von Russland beanspruchten Oblaste und der Krim und bei Entmilitarisierung der Ukraine, dann sagen 80% Nein. Anerkennung der Krim und des Donbass als russisch? Mehrheitlich nein. Sicherheitsgarantien und Einfrieren des Frontverlaufs, ohne den Anspruch auf die besetzten Gebiete aufzugeben? Eine Mehrheit dafür. Fragt man nach der Art der Sicherheitsgarantien, verändert sich das Bild wieder. Die Menschen sagen also, ja, wir sind müde, aber wir akzeptieren nicht einfach irgendein Friedensabkommen. Es gibt 15-20%, die bereit sind, sich zu ergeben. Aber das ist nach 3,5 Jahren Krieg keine sehr hohe Zahl. Und die Verhandlungen zwischen Trump und Putin? In die setzt kaum jemand Hoffnungen. In der Tat unternimmt Putin an diesen Tagen Ende August einiges, um den Eindruck zu zerstreuen, Russland könnte zu einem Entgegenkommen bereit sein. Am Abend nach dem Besuch im sozialen Neruk-Büro in Kiew beginnen die Sirenen gegen 21 Uhr zu heulen. Der Alarm ertönt diese Nacht fast durchgehend. Viele Menschen suchen Schutz in U-Bahn-Schächten und Parkgaragen. An Schlaf ist kaum zu denken. Der Umgang mit den Luftangriffen ist ein ständiges Gesprächsthema. Einerseits ist die Gewöhnung nach 3 Jahren Beschuss groß. Messenger-Gruppen schicken pausenlos Updates über die Zahl der Drohnen und Raketen über dem Land und sagen erstaunlich präzise Einschlagzeiten und Regionen voraus. Andererseits erschüttern die vielen Explosionen, die im Lauf der Nacht zu hören sind, Gefühle der Kalkulierbarkeit schnell wieder. Der immer massivere Beschuss mit mehreren 100 Drohnen bis zu einigen Dutzend Raketen pro Nacht überfordert die ukrainische Luftabwehr. Und so nimmt die Zahl der Treffer zu. Immer wieder gibt es Tote durch Explosionen, herabfallende Trümmer oder weil das Dach ihres Hauses über ihnen einstürzt. Wie am frühen Morgen des 28. August. 25 Menschen sterben in dieser Nacht in Kiew. In den folgenden Tagen gibt es weitere Todesopfer in anderen Städten. Wir kommen zum nächsten Teil des Artikels aus der Analyse und Kritik zur aktuellen Situation in der Ukraine. Das ist Kidnapping, absolut illegal. Am Morgen steht ein Besuch bei Jewgeni Sacharow an. Der ruhige 72-Jährige ist einer der bekanntesten Menschenrechtler der Ukraine. Seine Charkiw Human Rights Protection Group entstand bereits Ende der 1980er Jahre, damals noch unter dem gemeinsamen Dach mit der russischen Organisation Memorial. Das kleine Büro, in dem sich 4 MitarbeiterInnen drängen, liegt versteckt in einem Wohngebiet im Westen Kiews, ein Multifunktionsgebäude, das außerdem ein medizinisches Labor, ein Beauty-Studio und eine Apotheke beherbergt. Sacharow und sein Team untersuchen Kriegsverbrechen Russlands, Folter in den besetzten Gebieten und das Schicksal der Verschwundenen und Vermissten. Die Besatzungsbehörden verfolgten und verschleppten BürgerInnen, die früher Ämter innehatten oder die sie der Kollaboration mit der Ukraine verdächtigen. Die Charkiw Human Rights Protection Group schätzt, dass mindestens 16.000 ukrainische ZivilistInnen aufgrund solcher Vorwürfe in russischen Gefängnissen säßen. 80.000 UkrainerInnen gelten als vermisst. Gemeinsam mit der Organisation Memorial, die in Russland seit 2022 verboten ist, haben sie die Kampagne People First für die Freilassung aller Gefangenen auf beiden Seiten gestartet. Mithilfe von Kontakten zu russischen AnwältInnen helfe die Charkiw Human Rights Protection Group auch ukrainischen Kriegsgefangenen in Russland. Manchmal könnten sie so Informationen an Angehörige in der Ukraine übermitteln. Auch von russischen BürgerInnen, die Päckchen an ukrainische Kriegsgefangene schicken, weiß der Menschenrechtler zu berichten. Diese Menschen gingen ein hohes Risiko ein, da solche Aktivitäten in Russland hart bestraft werden könnten. Es ist einer der sehr seltenen Berichte über noch bestehende politische Verbindungen nach Russland, von denen wir erfahren. Sacharow beobachtet auch den Zustand der Demokratie in der Ukraine mit Sorge. Die Regierung gebärde sich zunehmend autoritär. Selenskyj und sein engstes Umfeld seien beratungsresistent. Das habe zu Fehlentscheidungen geführt, die SoldatInnen und ZivilistInnen das Leben gekostet hätten. Einen Bericht über die Lage der Menschenrechte in der Ukraine hat die Organisation erstellt, hält die Veröffentlichung aber bis Kriegsende zurück, damit die Informationen nicht von Russland instrumentalisiert werden. BotschafterInnen der europäischen Staaten und EU-VertreterInnen hätten aber Exemplare erhalten. Besonders die fehlende Demobilisierung der SoldatInnen, die seit 2022 kämpfen, bringt den 72-Jährigen in Rage. Schon ein Jahr an der Front ist kaum auszuhalten. Inzwischen haben die meisten Soldaten körperliche und psychische Schäden. Ähnlich scharf fällt sein Urteil zur Praxis der Rekrutierungsbehörde aus, Männer von der Straße weg zu verhaften. Kidnapping sei das absolut illegal. Bereit für jedes Szenario. Am Thema Rekrutierung kommt dieser Tage niemand in der Ukraine vorbei. Der Armee fehlen SoldatInnen und seit Monaten stehen die Rekrutierungsbehörden mit ihren rabiaten Methoden in der Kritik. Immer wieder kommt es zu Widerstand gegen die Beamten. Es gibt wohl wenige im Land, die so verhasst sind. Auch weil, wie eine Gesprächspartnerin berichtet, gemutmaßt wird, dass die Rekrutierer diesen halbwegs sicheren Posten nur durch Bestechung ergattert haben und nun junge und nicht mehr so junge Männer aus dem Alltag reißen und an die Front schicken. Ein junger Mann in Dnipro, einer Millionenstadt, etwa 150 Kilometer vor Front in Donetsk, fasst es wenige Tage später so zusammen. Unser Land ist gespalten. Die einen haben Angehörige, die seit 2022 kämpfen. Sie verlangen, dass auch andere ihren Dienst tun, damit ihre Männer endlich zurückkehren können. Die anderen wollen ihr normales Leben weiterleben und versuchen, der Rekrutierung zu entgehen. Die Mobilisierung neuer SoldatInnen hat noch eine andere Seite. Unübersehbar sind im Stadtbild nicht nur in Kiew die Plakate und Werbevideos diverser Einheiten, die um Freiwillige buhlen. Besonders zahlreich und auffällig sind die Plakate des 3. Armeekorps. Die Einheit ist aus dem rechtsextremen Azov-Bataillon bzw. dessen Nachfolgerin der 3. Sturmbrigade hervorgegangen und wird von deren Gründer Andriy Biletsky befehligt. Sie genießt den Ruf einer kampferprobten Elitetruppe und ist bestens finanziert und ausgerüstet und bietet zu potenziellen Mitgliedern höhere Überlebenschancen als viele reguläre Armeeeinheiten. Entsprechend hört man immer wieder Variationen der Erzählung, nach der jemand den Einberufungsbescheid erhalten und sich daraufhin beim 3. Armeekorps oder einer anderen populären Einheit beworben habe. Die Selbstinszenierung des 3. Armeekorps ist unpolitisch bis humorvoll. Soldaten, die mit Hunden spielen oder deren Panzer von einem Storch besucht werden, aber auch extravagantere Fantasy-Motive wie animierte Kämpfer, die Schwert schwingend auf einer Katze oder einem feuerspuckenden Drachen reiten oder neben einem Außerirdischen an einem UFO lehnen, sind zu sehen. Dazu der Slogan, bereit für jedes Szenario. Nicht nur rechtsextreme Einheiten haben die Werbemaschine angekurbelt. Jede Einheit beschäftigt GrafikdesignerInnen und ein Social-Media-Team. Denn die Mobilisierung von Spenden entscheidet über Finanzen und Ausrüstung einer Einheit, ihr Personal, jung oder nicht, und somit ihre Erfolgschancen an der Front. Solche Fundraiser sind alltäglich. Kaum jemand, der oder die nicht regelmäßig etwas spendet. Mithilfe dieser Spendensammlung finanzieren alle Einheiten große und kleinere Anschaffungen, ein neues Auto, Reparaturen, neue Technik. Die Teilprivatisierung der Beschaffung ist aber nur die eine Seite. Inzwischen gibt es auch Freiwilligenprojekte, die Kampfdrohnen in Eigenproduktion herstellen oder staatlich produzierte Drohnen nachrüsten, um sie den Bedürfnissen der Einheiten anzupassen. Die freiwilligen Kampfdrohnenhersteller hoffen, durch ihre kürzeren Reaktionszeiten auf neue Anforderungen den Druck abzufedern, unter dem ukrainische Einheiten durch die zunehmende Masse russischer Drohnen an der Front stehen. Wir kommen zum nächsten Teil des Artikels aus der Analyse und Kritik zur aktuellen Situation in der Ukraine. Was kommt nach dem Krieg? Nicht alle sehen diesen militärisch-freiwilligen Komplex positiv. Kamjanske, eine Industriestadt mit 240.000 EinwohnerInnen, eine knappe Autostunde von Dnipro entfernt. Von fast jedem Punkt der Stadt sind die Türme und Schlote der Stahl- und Chemiewerke zu sehen. Ihr Qualm hängt über den umliegenden Vierteln. Hier lebt der Journalist Serhiy Hus, der auch Mitglied der Journalistischen Ethikkommission der Ukraine ist. Der 55-Jährige im bunt karierten Kurzarmhemd, der sich selbst als Journalisten, aber eigentlich Arbeiter bezeichnet, sieht eine neoliberale Zweiteilung der Armee in einen gut ausgerüsteten privaten und einen vernachlässigten staatlichen Teil, in dem die Zwangsrekrutierten landen. Das untergrabe nicht nur das Vertrauen in den Staat, die vielen privaten Initiativen produzierten auch einen Flickenteppich an Material, bei dem nichts zusammenpasse. Ein Horrorszenario für jede zentrale Planung, die es für eine effiziente Kriegsführung brauche. Hus befürchtet aber auch, dass vor allem die rechtsextremen Einheiten, die professionell um Spenden werben, von dieser Entwicklung profitieren. Sie hätten großen Zulauf und bauten ihren Einfluss in der Armee und der Gesellschaft aus. Der Journalist hofft nach wie vor auf eine neue Linke in der Ukraine. Die Ansätze dazu, Initiativen wie Sozialny Ruch, beobachtete er interessiert. Sie seien aber noch klein und politisch unbestimmt. Derzeit reicht das Spektrum unserer politischen Parteien von rechts bis rechts außen. Die meisten, mit Ausnahme der Rechtsextremen, präsentieren sich als ideologisch neutral. In unserem Parlament sitzen hauptsächlich Vertreter von Ein-Mann-Parteien, die oft selbst nicht wissen, wofür sie politisch stehen. Als Oligarchenparteien oder autoritär gewendete Neoliberale sei keine von ihnen besonders beliebt. Organisationsverbote und die Einschränkung der Pressefreiheit verhinderten zudem einen echten politischen Diskurs. All diese Entwicklung spiele vor allem den Rechten in die Hände, befürchtet Hus. Einen Putschversuch von rechts nach dem Krieg halte ich nicht für ausgeschlossen, so das Fazit. Ein vom Krieg gezeichnetes Land, eine strauchelnde Wirtschaft, eine zunehmend autoritäre Regierung. Droht der Umsturz von rechts oder kommen noch bessere Zeiten für radikale Politik? Marina Mikhailova von Sozialny Ruch in Krivyi Rih sagt, sie plane nicht weit in die Zukunft. Wie die meisten sei sie mit Durchhalten und Überleben beschäftigt. Ich denke, die Aussichten für unsere Wirtschaft sind nicht so schlecht. Unsere Eisenerzvorkommen sind groß. Die Qualität ist hoch. Es werden neue Investoren kommen. Irgendwie wird es weitergehen. Eisenbahner Alexander Skiba ist skeptischer. Viele meiner Kollegen, selbst in der Gewerkschaft, haben unrealistische Erwartungen. Sie glauben, dass es nach dem Krieg steil bergauf gehen wird und sie in 3-4 Jahren eine Mercedes vor der Tür stehen haben. Das wird alles nicht passieren. Sie werden alle enttäuscht werden. Und dann die Soldaten, die jetzt das 3- bis 5-fache eines normalen Arbeiterlohnes verdienen. Was werden sie nach dem Krieg tun? Wieder zu ihren miesen Jobs gehen? Ich glaube, viele werden als Paramilitärs für Oligarchen oder andere Geschäftsleute arbeiten. Dort winkt mehr Geld. Einer der wenigen, die einen hoffnungsvolleren Blick in die Zukunft richtet, ist Skibas Gewerkschaftskollege Juri Saimolov aus Krivyi Rih. Die Situation ist schwierig, ja. Aber die ArbeiterInnenbewegung hat eine so mächtige Basis, dass sie immer wieder auferstehen kann. Daher bleibe ich optimistisch. Du darfst nicht vergessen, fügt er hinzu, und vielleicht ist das Teil seiner Eskalationstheorie. Fast alle unserer Mitglieder sind an der Front. Sie haben gelernt, wie man tötet. Wenn der Krieg vorbei ist und die Arbeiter in ihre Betriebe zurückkehren, was glaubst du, wie sie dann mit den Bossen verhandeln werden? Kurze Pause, vergnügtes Lächeln. Ich sage, wir werden dabei zusehen, wie die Särge der Oligarchen die Flüsse hinuntertreiben. Vom Ukraine-Krieg kommen wir gleich zur biologischen Artenvielfalt und zum Kampf gegen Faschismus. unser zweiter Artikel ist ebenfalls aus der aktuellen Analyse und Kritik und ist Teil des Zeitungsthemas mit mehreren Artikeln, der lautet Genossin Natur. Attacke auf die Artenvielfalt, wie der Kampf gegen den Faschismus mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt zusammenhängt. Die Menschen im südmexikanischen Bundesstaat Tabasco wussten bereits, dass der Klimawandel ihr Leben unerträglich macht, als eine Hitzewelle im Frühjahr letzten Jahres die Temperaturen auf 43 Grad steigen ließ. Nicht nur die BewohnerInnen der drückend heißen Städte litten, die Hitze war so extrem, dass Brüllaffen dehydrierten und erschöpft von den Bäumen auf den ausgedörrten Boden fielen. Rettungskräfte versorgten die überlebenden Affen mit Eis und Infusionen. Lokale TierärztInnen berichteten, dass sie 83 tote Primaten im gesamten Bundesstaat gefunden hatten und schätzten, dass hunderte weitere ums Leben gekommen waren. Als ich vor einem Jahrzehnt die erste Ausgabe meines Buches über das Aussterben veröffentlichte, war sich die Wissenschaft einig, dass der Klimawandel nur sehr wenig zur Krise des Aussterbens beiträgt. Er rangierte weit hinter Faktoren wie Lebensraumzerstörung, invasive Arten, Umweltverschmutzung, Bevölkerungswachstum und Übernutzung. Das ist heute nicht mehr der Fall. Hitzewellen wie die in Mexiko verursachen in einigen Regionen der Welt so langfristige und starke Populationsrückgänge, dass WissenschaftlerInnen die Klimakrise nun als einen Treiber des Biodiversitätsverlustes ansehen, der mit der Entwaldung und dem Verlust von Lebensräumen gleichzusetzen ist, wenn nicht sogar noch schlimmer. So hat es extreme Hitze einer aktuellen Studie vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung zufolge die Vogelpopulationen in den Tropen in den letzten 70 Jahren um 25-38% dezimiert. Die Ursache für das Versagen, die sich ausbreitenden ökologischen Krisen auf unserem Planet zu bewältigen, ist der grundlegende Widerspruch unseres Wirtschaftssystems. Dieses System kommerzialisiert und zerstört rücksichtslos alle Elemente natürlicher Ökosysteme, die sich kommerzialisieren lassen. Es ist kein Zufall, dass dieses System, der Kapitalismus, gerade zu dem Zeitpunkt globale Vorherrschaft erlangt, als sich die sich überschneidenden Umweltkatastrophen so drastisch zu beschleunigen begannen. Die brutalen Widersprüche des kapitalistischen Systems, das auf einer unaufhörlichen, sinnlosen Expansion auf der Grundlage endlicher natürlicher Ressourcen basiert, werden immer offensichtlicher. Die Wälder, Berge und Ozeane des Planeten sowie die darin lebenden kostbaren und vielfältigen Lebensformen, einschließlich der Menschen, erleben das sechste Massenaussterben. Die Widersprüche des kapitalistischen Systems zeigen sich nicht nur in Umweltkrisen. Die heutige Welt wird von dem heimgesucht, was der Autor Samir Kandesha als Gespenster des Faschismus bezeichnete. Die liberale Demokratie ist verfassungsrechtlich nicht in der Lage, den grundlegenden Widerspruch zu lösen, den ihr die bürgerliche Revolution, aus denen sie hervorgegangen ist, hinterlassen haben. Das in der bürgerlichen Demokratie verankerte Versprechen der Gleichheit wird durch die Realität der kapitalistischen Ungleichheit permanent untergraben. In kapitalistischen Kernländern wie den USA sind autoritäre Bewegungen durch den sogenannten palingenetischen Ultranationalismus gekennzeichnet. Das heißt, diese Bewegungen glauben, dass die Nation aus einer eng definierten ethnischen Gemeinschaft besteht und dass sie aus ihrer gegenwärtigen Dekadenz wiedergeboren werden muss, um ihre glorreiche Vergangenheit zurückzugewinnen. Die faschistische Bedrohung der liberalen Demokratie hat dramatische Auswirkungen auf die Umwelt im globalen Süden. Seit den 1980er Jahren sind die ärmeren Länder der Welt in wiederkehrenden Schuldenkrisen gefangen. Sie werden durch die von den Finanzinstitutionen des globalen Nordens, also Weltbank und IWF, verwalteten Strukturanpassungsprogramme gezwungen, ihre Sozialausgaben zu kürzen. Um ihre Schulden zurückzuzahlen, müssen sie die Produktion und den Export von fossilen Brennstoffen, Mineralien und anderen Rohstoffen steigern, die von transnationalem Kapital als nützlich erachtet werden. KlimaschützerInnen bezeichnen dies als Debt Fossil Fuel Trap, die mit der Klimaschuldenfalle einhergeht. In dieser Falle sehen sich arme Länder ihrer Fähigkeit beraubt, mit den immer gravierenderen Auswirkungen der Klimakrise fertig zu werden. Ihre Volkswirtschaften werden ausgehöhlt, um die von milliardenschweren Hedgefondsmanagern gewährten Kredite zurückzuzahlen. Durch dieses perfide Schuldensystem werden anfällige Ökosysteme und das auf sie beruhende menschliche und nichtmenschliche Leben zerstört. Im globalen Norden manifestiert sich der Aufstieg des Faschismus in der paradigmatischen, palingenetischen, ultranationalistischen Magerbewegung von Donald Trump. Obwohl der Anti-Einwanderungsdiskurs in den meisten Strömungen des Ökofaschismus eine zentrale Rolle spielt, zeigt Trump keinerlei Interesse daran, seinen rassistischen Nationalismus mit Appellen an die ökologische Nachhaltigkeit zu untermauern. Stattdessen prägt er den Diskurs über die amerikanische Energiedominanz, der ganz und gar dem fossilen Kapital verpflichtet zu sein scheint. Trumps Politik hat schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Artenvielfalt. Die einschneidendste Maßnahme in Trumps erster Amtszeit war der Austritt aus dem Pariser Abkommen, zugegeben. Das Abkommen wurde von vielen Kritikerinnen als zahnlos bezeichnet, da es keine Emissionsreduktion vorschreibt. Trumps Rückzug aus dem Abkommen ist dennoch kein rein symbolischer Torpedo gegen das multilaterale System der globalen Umweltpolitik. Vielmehr hat der Rückzug der USA erhebliche Konsequenzen. Zum einen stellt er anderen umweltverschmutzenden Nationen einen Freibrief aus, diesem Beispiel zu folgen. Die Folge: weltweit findet ein Ausbau der Infrastruktur für fossile Brennstoffe statt. Zum anderen war der Austritt aus dem Pariser Abkommen Teil einer umfassenden Strategie zur Demontage globaler Naturschutz- und nationaler Umweltschutzbemühungen. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit legte Elon Musks Behörde für Regierungseffizienz de facto die US-Agentur für internationale Entwicklung USAID still. Vor 2 Jahren hatte USAID 375 Millionen US-Dollar für internationale Biodiversitätsprogramme in 60 Ländern, 318 Millionen US-Dollar für sogenannte Forstwirtschaftsinvestitionen bereitgestellt, darunter Fonds für Biodiversität und nachhaltige Landschaften. Die unterstützten Programme trugen, wie wir sehen werden, nicht unbedingt zu einem wirksamen Schutz der biologischen Vielfalt bei. Dennoch sind die Kürzungen von USAID Teil eines umfassenden Angriffs auf Naturschutzmaßnahmen, zu denen auch die Öffnung von Meeresschutzgebieten für die kommerzielle Fischerei und die Genehmigung der Abholzung der Hälfte der riesigen Nationalwälder der USA für die Holzgewinnung gehören. Und im Frühjahr dieses Jahres machte Trumps Mine Everywhere-Verordnung den Weg für Konzerne frei, auch in Nationalparks Rohstoffe abbauen zu können. Die heutige extreme Rechte ist also in der Praxis, wie Andreas Malm und das Zetkin-Kollektiv argumentieren, eng mit dem fossilen Kapital verbunden. Dabei könnte ein populärer Autoritarismus, der auf der Erhaltung des nationalen Umwelterbes basiert, theoretisch existieren. Doch die Annäherung zwischen der extremen Rechten und fossilem Kapital ist kein Zufall. Die Unterstützung der Elite für den Autoritarismus ist eine Reaktion auf die kapitalistische Krise und soll die materiellen Interessen der herrschenden Klasse schützen. Widerstand gegen diese Entwicklung ist also dringend geboten. Was sind die Kernelemente einer antikapitalistischen, antifaschistischen und dekolonialen Naturschutzbewegung? Das Grundprinzip einer solchen Bewegung muss darin bestehen, über eng definierte Naturschutzstrategien hinauszudenken, die Zusammenhänge zwischen Landraub, der Ausbreitung neuer Formen des Rohstoffabbaus und der Unhaltbarkeit des kapitalistischen Systems aufzuzeigen, wie es im Manifest für die Zukunft des Naturschutzes von 2021 heißt. Wir brauchen ein Naturschutzmodell, das die wahren Ursachen der Umweltzerstörung bekämpft und bereit ist, die Hauptverantwortlichen anzugehen, den übermäßigen Konsum, die Ausbeutung von Ressourcen durch den globalen Norden und seine Unternehmen. In der Praxis bedeutet dies das Ende für CO2-Kompensation, CO2-Handel und verschiedene andere Programme, die Konzerne des globalen Nordens als Greenwashing dienen, ohne tatsächlich zu einer Verringerung der Emissionen beizutragen. Selbstverständlich brauchen nicht alle Bereiche der Gesellschaft in kapitalistischen Kernländern eine Wachstumsrücknahme, also Degrowth, ein Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien, für den elektrifizierten Verkehr sowie für emissionsarme bis emissionsfreie Wohngebäude ist unabdingbar. Aber der Abbau und die Verbrennung fossiler Brennstoffe muss gestoppt werden, damit wir zu einer echten Energiewende übergehen können. Darüber hinaus muss das vorherrschende Modell des Naturschutzes grundlegend verändert werden. Anstatt die Ursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt anzugehen, perpetuiert der Naturschutz derzeit die aus der Kolonialzeit stammende Vorstellung von Natur als menschenleerer Wildnis. Dieser Ansatz führt zu Praktiken, die oft gewaltsame Ausgrenzung und Beschlagnahmung und Militarisierung von Ländern sowie zu Kriminalisierung und Zerstörung der Lebensweise indigener Gemeinschaften führen. Bemühungen zur Reform solcher Modelle des Festungsnaturschutzes sind allzu oft rein kosmetischer Natur und verstoßen gegen internationale Standards zu den Rechten indigener Gemeinschaften und anderer lokaler Gemeinschaften. Die Beiträge Indigener zum Naturschutz werden in der Biodiversitätspolitik und Praxis erst seit kurzem anerkannt. Die Berücksichtigung ihrer entscheidenden Rolle bedeutet, dass die Schaffung neuer Schutzgebiete, aus denen Indigene und lokale Gemeinschaften ausgeschlossen werden, vollständig eingestellt werden muss. Anstelle des neokolonialen Paradigmas müssen Regierungen und Naturschutzorganisationen die Land- und Waldrechte indigener Gemeinschaften uneingeschränkt respektieren, schützen und wahren. Da die Biodiversität in landwirtschaftlichen Ökosystemen gedeiht, die von KleinbäuerInnen auf der ganzen Welt gepflegt werden, muss sich der Erhalt der Artenvielfalt mit Bewegungen verbinden, die sich für Agrarökologie und Ernährungssouveränität einsetzen und die industrielle Landwirtschaft bekämpfen. Um es zusammenzufassen: Der Erhalt der biologischen Vielfalt erfordert den Kampf gegen den Faschismus und die Unterstützung des Umweltschutzes von unten. Von der Frage, wie der Kampf gegen Faschismus mit dem Erhalt der Artenvielfalt zusammenhängt, kommen wir zu kürzeren Artikeln. Unser erster kürzerer Artikel ist von der Internetplattform für Netzkultur Telepolis und vom 5. Oktober. Herbst der Grausamkeiten soll nicht durch Streiks gestört werden. Gewerkschaften warnen. Geplante Änderungen am Arbeitszeitgesetz stoßen auf massiven Widerstand. Streiks drohen, doch die sind riskant. Vor einem Herbst der Grausamkeiten warnt Iris Schwertner, die Vorsitzende der Linkspartei. Die von der Bundesregierung als Reformen angekündigte Gesetzesänderung sollen Kürzungen bei den Renten, Einsparungen bei Krankenkassen, Bürgergeldkürzungen und eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes umfassen. Während die politischen Entscheider Angst vor Reaktionen der Betroffenen bei den anstehenden Landtagswahlen haben können, machen sich manche Unternehmensvertreter Sorgen über die Reaktionen der Gewerkschaften. Die Haufe Online-Redaktion gibt Personalverantwortlichen bereits Tipps, worauf bei Streikankündigungen zu achten ist. Protest kündigte der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, an. Der 8-Stunden-Tag ist eine gewerkschaftliche und auch gesellschaftliche Errungenschaft, wie der freie Samstag oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Eine DGB-Umfrage hat jüngst ergeben, dass 72% der Beschäftigten nicht länger als 8 Stunden pro Tag arbeiten wollen. Unter dem Motto »Mit Macht für die 8« starten die Gewerkschaften eine Kampagne, die deutlich machen soll, dass es weitgehende betriebliche Proteste gegen eine Verschlechterung des Arbeitszeitgesetzes gibt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lehnt die geplanten Änderungen am Arbeitszeitgesetz ab und warnt eindringlich vor den negativen Folgen einer Einführung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Viele Beschäftigte arbeiten bereits jetzt an der Belastungsgrenze oder auch darüber hinaus. Mit einer Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über 8 Stunden hinaus bleibt keine Zeit mehr für Erholung und Regeneration. Die Gesundheitsgefährdungen nehmen massiv zu. Andrea Kostschitz, stellvertretende Verdi-Vorsitzende. Ein Streik darf immer nur das letzte Mittel sein, also Ultima Ratio. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für den Aufruf zum Streik, sondern auch für dessen gesamte Durchführung. Bei der Überprüfung der Streikmaßnahmen, wie im vorliegenden Fall, ist ein zentraler Maßstab des Gerichts die Verhältnismäßigkeit, schreibt Haufe Online. Ein Streik ist nur unter bestimmten Voraussetzungen ein probates Mittel, betonen die Autoren. Es müsse das Gebot der Fairness und das Verbot des Übermaßes berücksichtigt werden. Andernfalls kann dies gerichtlich überprüft werden, wobei Richterrecht bedeutsam ist. Um allgemein die Rechtmäßigkeit eines Streiks festzustellen, gibt es nur wenige verfassungsrechtliche Vorgaben und rechtliche Grundsätze. Die Verantwortung für das Arbeitskampfrecht tragen die Arbeitsgerichte, die in der Regel im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes darüber entscheiden. Hoffe Online. Der Beitrag macht deutlich, Richter können Streiks verbieten. Wird der Streik vom Gericht nicht anerkannt, können Unternehmen Schadensersatz bei den Gewerkschaften einklagen. Dieses Drohszenario setzt Beschäftigte unter Druck, und zwar nicht nur in der Theorie, wie eine Untersuchung zeigt. Die Streikentwicklung des letzten Jahres wird in einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI der Hans-Böckler-Stiftung ausgewertet. Häufig gibt es Versuche der Unternehmen, Streiks nicht durch Verhandlungen, sondern per Antrag beim Gericht abzuwehren. Den Auftrag erhalten meist spezialisierte Großkanzleien, was auf der Seite der Gewerkschaften Ressourcen bindet und den Streik riskant machen soll. Zitat Anfang WSI: Denn durch das grundsatzrestriktive, in vieler Hinsicht aber nicht detailliert ausbuchstabierte deutsche Streikrecht besteht die Gefahr, dass ein Streik für unzulässig erklärt wird und die Arbeitgeber hohen Schadensersatz fordern, etwa wenn ein Streik mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt, von denen das Gericht ein einzelnes für ungerechtfertigt erachtet. Zitat Ende. Das Arbeitskampfjahr 2024 war weiterhin geprägt von dem Versuch der Gewerkschaften, die teils massiven Reallohnverluste während der Inflationskrise auszugleichen, schreiben die WSI-Forscher Thilo Janssen, Heiner Dribusch und Thorsten Schulten in ihrer jüngsten Arbeitskampfbilanz. Oft sind es vor allem die Arbeitgeber, die keine kompromissfähigen Angebote vorlegen und damit der Gewerkschaftsseite keine Handlungsalternative lassen. Deutlich geworden sei dies zuletzt auch in der Bauindustrie, wo die Arbeitgeber das Ergebnis einer Schlichtung ablehnten, oder bei den öffentlichen Rundfunkanstalten, wo sich die Arbeitgeber sogar einer Schlichtung verweigerten. Das restriktive Streikrecht ist ein Erbe von Hans-Karl Nipperdey. Der erste Präsident des Bundesarbeitsgerichts war bereits in der NS-Zeit juristisch tätig. Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit wurde im Januar 1934 erlassen. Mit dessen Inkrafttreten wurde im Betrieb das Führerprinzip eingeführt, wonach der Vorgesetzte als Betriebsführer die absolute Befehlsgewalt hat und die Belegschaft zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet war. Einen wohlwollenden Kommentar zu diesem Gesetz verfasste Nipperdey. Ein bundesweiter Streik gegen Verschlechterungen im Arbeits-, Renten- und Sozialrecht besorgt auch Unternehmen. Ein tariflich nicht regelbares Ziel liegt dagegen grundsätzlich bei politisch motivierten Streiks vor, verdeutlicht die Redaktion von haufe.de. In den 1950er Jahren sorgte Nipperdey mittels Richterrecht für ein Verbot des politischen Streiks, etwa das Niederlegen der Arbeit als Protest gegen Sozialkürzungen. Von einem politischen Streik spricht man, wenn ArbeitnehmerInnen die Arbeit niederlegen, um Ziele zu erreichen, die außerhalb ihres Arbeitsverhältnisses liegen, schreibt die Gewerkschaft GEW auf ihrer Homepage. Wie Konzerne mit Protesten umgehen, zeigt ein aktuelles Beispiel bei ThyssenKrupp Steel. Ein Betriebsratsmitglied erhielt nach Informationsangeboten für Beschäftigte eine Abmahnung. Bei Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag wurden mobile Betriebsratsbüros organisiert. Dies versuchte die Unternehmensleitung im Nachhinein zu sanktionieren. Er habe eine Abmahnung erhalten, weil ich als Betriebsrat die Kollegen dafür mobilisiert habe. Damit hätte ich gegen meine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen. Das ist ein Angriff auf den Betriebsrat, so der IG Metall-Betriebsrat Markus Stockert in einem Interview. vom Streikrecht und dem Herbst der Grausamkeiten kommen wir zu unserem letzten Artikel aus der Analyse und Kritik und französisch-deutschen Verhältnissen. Giftiges Versprechen. In Frankreich Krise, in Deutschland bald wieder Wachstum, oder? Was hat die Situation in Frankreich mit der von Deutschland gemeinsam? Bislang nicht viel. Während Frankreich nach der verlorenen Vertrauensfrage von Premierminister François Bayrou in die politische Was hat die Situation in Frankreich mit der von Deutschland gemeinsam? Bislang nicht viel. Während Frankreich nach der verlorenen Vertrauensfrage von Premierminister François Bayrou in die politische Instabilität schlittert, hat die Regierungskoalition hierzulande bei den Haushaltsberatungen für 2026 bislang Geschlossenheit demonstriert sowie eine langfristige Finanzplanung bis 2029 vorgelegt. Frankreich ist mit 113% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt hochverschuldet. So hoch, dass bereits von einer neuen Eurokrise geredet wird. Deutschland dagegen hat nach Jahren der schwarzen Null gerade erst angefangen, große Summen an Finanzmärkten aufzunehmen. Mit rund 60% ist die Schuldenquote bislang verhältnismäßig moderat. Bayrou ist vor allem über seinen Sparplan gestolpert. Weniger Ausgaben für Renten und Soziales sollten den Schuldendienst absichern. Allein dieses Jahr werden 607 Milliarden Euro fällig. Die Kürzungen sollten zudem die drastische Erhöhung des Militäretats im Sinne des NATO-3,5%-Ziels ermöglichen. Eine Politik, die am 10. September 200.000 Menschen auf die französischen Straßen trieb. Militärausgaben erhöhen und dafür im Sozialstaat sparen, das erinnert doch an die deutsche Debatte. Allerdings wird die Bevölkerung hierzulande auf ein anderes Szenario vorbereitet. Auch Deutschland wird sich zwar hoch verschulden, den regulären Wehretat bis 2029 auf rund 150 Milliarden Euro steigern. Und natürlich geht das nicht ohne Einschnitte beim Bürgergeld oder bei der Entwicklungshilfe. Aber die Milliardenausgaben für Infrastruktur und Aufrüstung werden nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Wachstum und Wohlstand bringen, so das Versprechen. Weniger ins Bild passt da die Nachricht, dass Lars Klingbeils Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 ein Haushaltsloch in Höhe von 170 Milliarden Euro aufweist, trotz der Kürzung und einer gigantischen Neuverschuldung. Begründet wird das etwa mit einem Ausgleich von Mindereinnahmen der Länder infolge des Wachstumsboosters oder mit der vorgezogenen Mütterrente. Es gibt aber noch einen weiteren Posten, der das Loch im Bundeshaushalt absehbar und Jahr für Jahr vergrößern wird. Deutschland muss Zinsen auf das im Finanzmarkt geliehene Geld bezahlen. Dieser Posten wird wieder in den normalen Haushalt hineingerechnet. Laut Bundesregierung fallen für 2025 gut 30 Milliarden Euro Zinsrückzahlung an. Tendenz stark steigend. Denn insgesamt will die Bundesregierung bis 2029 knapp 850 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Sie setzt dabei auf den aufrüstungsgetriebenen Aufschwung, um solche Summen zu stemmen. Kommt dieser nicht oder verspätet, wächst mit den Schulden Jahr für Jahr der Druck auf den Sozialstaat. Deutschland könnte also doch noch französische Verhältnisse erleben. Es sei denn, die Regierung kippt die Schuldenbremse, eine angesichts der politischen Mehrheiten unwahrscheinliche Option. So oder so, jedes dieser Szenarien ist für sich genommen ein starkes Argument, die Milliarden für die Rüstung ins Zentrum linker Kritik zu stellen. We'll be right back. zuletzt wollen wir euch mit einem Artikel vom 30.09. von Netzpolitik.org, einem Medium für digitale Freiheitsrechte, über eine Initiative für ein souveränes Internet vom Zentrum für Digitalrechte und Demokratie berichten. Diese findet ihr unter digitalrechte.de. Aber hier zu Ihrem Vorschlag für ein souveränes Internet. Digitale Souveränität. Wie die Bundesregierung das Fediverse fördern könnte. Die Abhängigkeit von der Tech-Oligarchie und deren Nähe zu Trump sind ein Problem. Dabei wäre eine Förderung dezentraler und gemeinwohlorientierter Infrastrukturen gar nicht so teuer. Das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie schlägt vor, dass die Bundesregierung stärker in die Förderung digitaler, souveräner und dezentraler Infrastrukturen einsteigen soll. Ausgehend davon, dass die digitale Öffentlichkeit fest in der Hand von ein paar wenigen Tech-Oligarchen sei, müssten jetzt Alternativen wie das Fediverse und auch das AT-Protokoll gestärkt werden, damit man in Zukunft überhaupt noch Wahlfreiheit sowie Souveränität über digitale Plattformen und Datenflüsse habe. Dem Zentrum für Digitalrecht und Demokratie, ZDD, schwebt dabei ein strukturiertes Innovationsförderprogramm vor. Dieses soll Bund und Länder befähigen, gezielt Strukturen für eine souveräne, digitale Öffentlichkeit aufzubauen. Wenn es nach der Organisation geht, soll es schnell gehen. Schon am 18. November könnten Friedrich Merz und Emmanuel Macron beim Europäischen Gipfel zur digitalen Souveränität in Berlin den Booster für öffentliche Infrastruktur verkünden. Angesiedelt werden sollte die Organisation nach dem Wunsch des Thinktanks Sovereign Tech Agency oder dem Zentrum für digitale Souveränität, kurz CENDIS. Alles solle schnell in Gang kommen, damit die Förderung schon 2027 oder 2028 starten könne. Für die Vergabe von Fördergeldern könnten Projekte wie der Prototyp Fund als Vorbild dienen, schreibt Markus Beckedahl, der heute Geschäftsführer beim Zentrum für Digitalrechte und Demokratie ist. Parallel zu Fördergeldern solle es auch Beratungsstrukturen für Behörden, Medien, Bildungseinrichtungen und Zivilgesellschaften geben. Abrunden soll das Programm begleitende Forschung. Neben diesen Maßnahmen soll auch die Bundesregierung mit gutem Beispiel vorangehen. Nach dem sogenannten Plus-1-Prinzip sollten alle Ministerien mindestens eine gemeinwohlorientierte, dezentrale Plattform nutzen. Dies ließe sich auch einfach in der Geschäftsordnung verankern. Zusätzlich könnte im Rundfunkstaatsverträgen verankert werden, dass öffentlich-rechtliche Sender immer auch im Fediverse publizieren müssen und sich nicht auf kommerzielle Plattformen beschränken dürfen. Im Gemeinnützigkeitsrecht könnte zudem verankert werden, dass Open Source gemeinnützig wird. Das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie geht davon aus, dass man schon mit einem zweistelligen Millionenbetrag eine digitale Infrastruktur gestärkt werden könne, die wirklich unabhängig, demokratisch und innovativ sei. war der linke Medienspiegel im Oktober. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org. Und tschüss.